ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم من بعد، wir machen weiter mit Riyad al-Salihin auf Arabisch und Deutsch, inshallah. وعن المقداد رضي الله عنه في حديثه الطويل قال: كنا نرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه من اللبن، فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقظ نائما ويسمع اليقظان، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فسلم كما كان يسلم. رواه مسلم. وعن أسماء بنت يزيد رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر في المسجد يوما وعصبة من النساء قعود فألوى بيده بالتسليم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وهذا محمول على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين اللفظ والإشارة، ويؤيده أن في رواية أبي داود فسلم علينا. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. رواه أبو داود بإسناد جيد. وعن أبي جري الهجيمي رضي الله عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: عليك السلام يا رسول الله، فقال: لا تقل عليك السلام، فإن عليك السلام تحية الموتى. رواه أبو داود والترمذي. بارك الله فيكم. إذا المقداد ابن الأسود رضي الله عليه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل البيت ليلا كان يسلم سلاما يسمعه، أي لا يرفع صوته السلام كثيرا، يسمعه اليقظان ولا يوقظ النائم، وهذا من أخلاقه ورحمته صلوات ربي وسلامه عليه بالنسبة للنائم. أما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على نسوة في المسجد قعودا فألوى بيده، أي أشار بيده. الأصل يا أخوان، الإنسان إذا كان قريب ما يشير، يقول السلام. والأصل في السلام القول وليس الإشارة، انتبهوا، الأصل في السلام القول. ففي رواية أخرى فسلم علينا، سلم علينا أي قال السلام عليكم وأشار بيده، فلا بأس مثلا إنسان بعيد تقول السلام عليكم هكذا، لا بأس. أما أن تشير فقط فهذا سلام اليهود، سلام اليهود، فانتبه لهذا. بارك الله فيك وجزاك الله خير. أما في هذا الحديث، فهل يسلم الرجال على النساء؟ هل يسلم الرجال على النساء؟ بارك الله فيكم. إذا كانت الفتنة مأمونة، ومر رجل على بعض النسوة فقال السلام عليكم، لا بأس. أما إذا كان الفتنة غير مأمونة فلا يفعل. يعني مثلا شاب يرى شابة كل شوية بالسوق السلام عليكم، عليكم السلام، كيف حالك؟ لا. إنما إذا كان مجموعة من النساء، هم كنا في المسجد عصبة مجموعة، فمر النبي صلى الله عليه وسلم عليه، النبي لم ينظر إليهن، فمر فقال فأشار وسلم ومشى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بارك الله فيكم، أي خير الناس من يبدأ الناس بالسلام، خير الناس من يبدأ الناس بالسلام، من بدأهم بالسلام. يعني إن أولى الناس بالله، يعني أهل الله سبحانه وتعالى، فهم أولئك الناس الذين يبدأون الآخرين بالسلام وليس العكس. وأما الحديث الآخر فهو عليك السلام مرة معنا، أن عليك السلام تحية الموتى، فكان الكفار يا أخوة لما يسلمون على الموتى يقولوا عليك سلام الله مثلا على الموتى، الإنسان الميت، فلأنه كان من فعل الجاهلية، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه صلوات ربي وسلامه، فانتبه لهذا يرعاك الله. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. حديث بايميها باي وش ساندا سازوني حديث اخت ولدت 54 باي وش bei mir 858. Und Hilfe. zwar Al-Miqdad, Radwanullah alayhi, sagte in einem längeren Hadith, wir pflegten für den Propheten sallallahu alaihi wasallam seinen Anteil Milch beiseite zu stellen. Er pflegte in der Nacht zu kommen und seinen Gruß so zu entbieten, dass niemand, der schlief, davon erwachte und jeder, der noch wach war, ihn hörte. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam wie gewöhnlich und grüßte uns wie gewohnt. Das ist in Sahih Muslim überliefert. Das geht, Barakallahu fikum, darum in diesem Zusammenhang, wenn die Leute schlafen, dann und andere wach sind, Entschuldigung, andere wach sind, dann sollte man den Gruß geben, aber so, dass der wach ist, hört und der im Schlaf ist, nicht aufwacht. Das geht darum. Man kommt, und das ist Barakallahu, weil der Prophet sallallahu alaihi wasallam den besten Charakter gehabt hat, Salawatu Rabbi wa Salamu alaihi, und die Barmherzigkeit. Zum Beispiel, man kommt, man sieht die Leute angenommen, du kommst in die Moschee, siehst die Leute schlafen. Dann was machst du? Dann sagst du nicht Assalamu alaikum, nein, dann sagst du Assalamu alaikum, dass die Leute, die wach sind, hören, aber die im Schlaf sind nicht. Asma bintu Yazid, Asma bint Yazid, Radwanullah alayha, erzählte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam einem in der Moschee kam, während dort eine Gruppe von Frauen saß. Er grüßte sie, wobei er ein Zeichen mit der Hand gab. Es gibt in einer anderen Version, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam, barakallahu fikum, auch ihnen gesagt hat, Assalamu alaikum. Das heißt, eine Gruppe von Frauen sitzen, der Prophet kam vorbei, der hat erstmal mit der Hand gezeigt, und der hat auch Assalamu alaikum gesagt. Also er hat das beides gemacht und nicht nur eins. Normalerweise in unserer Religion, man sollte nicht nur mit der Hand grüßen. Also du zeigst nur mit der Hand. Das geht nicht. Das ist Salam von Juden. Aber bei uns Muslimen, wir, Barakallahu fikum, zeigen, und normalerweise bei uns, Zeichen oder Schreiben und so weiter, das genügt nicht als das Wort zu sagen. Assalamu alaikum. Deshalb, man kann das so sagen. Aber das zweite Thema in diesem Hadith ist, der Prophet sallam hat Frauen gesagt, Assalamu alaikum. Wie ist das? Erstmal, die waren eine Gruppe von Frauen. Zweitens, bei dem Propheten sallam gibt es kein Fitna, keine Versuchung. Deshalb, barakallahu fikum, wenn man nicht in Versuchung gerät, dann kein Problem. Aber wenn die Frau allein ist und der Mann allein, der sollte das nicht machen. Ich meine, nicht jetzt auf dem Markt, du siehst eine Schwester, Assalamu alaikum, wie geht's dir? Alaikum salam und so. Das nicht. Aber zum Beispiel eine Gruppe jetzt von Frauen und ein Mann, der ist alt, der hat kein Problem, der wird nicht in Versuchung geraten, ist es kein Problem. Umgekehrt das Gleiche. Eine Frau sagt zum Beispiel eine Gruppe von Männern, Assalamu alaikum, überhaupt kein Problem. Wallahu ta'ala alaikum. Abu Umama überliefert, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, derjenige, von dem steht Menschen Allah am nächsten. Was? Ne, das ist 858 nachher, das kommt in den nächsten Kapitel. Abu Umama. Was er sagt? Aha, derjenige, der von den Menschen Allah am nächsten steht. Ja, jetzt hörst du das. Derjenige von den Menschen, den Allah am nächsten steht, der sieht die Menschen immer zuerst begrüßt. Derjenige von den Menschen, der am nächsten von Allah subhanahu wa ta'ala ist, ist derjenige, der, barakallahu fikum, die Menschen als Erster begrüßt, also die Muslime in diesem Sammlung. Das ist klar, der Beste ist, der fängt an mit Salam und nicht ungefähr. Dann Barakallahu fikum, Hadith 861. Und zwar Abu Jari al-Hujaymi, erzählte, dass er zum Propheten sallam, kam und er sagte, Alayka salam. Und er sagte ihm, mit dir Frieden. Auf Deutsch jetzt umgekehrt, ja? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, der hat das zweimal gesagt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, so was sagst du nicht. Alayka salam ist der Gruß von den Toten. Von den Toten und nicht von den Lebendigen. Dann natürlich im Hadith ist, der Abu Jari sagte ihm, bist du der Gesandte Allah? Der sagte ja. Dann sagte ihm, empfehle mir etwas. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, beschimpfe niemanden. Und er hat ihm gesagt, aufpassen, dass du dein Kleid, dein Izar, so länger als dein Knöchel hast, weil das von Al-Makhjala ist und Allah liebt das nicht. Und wenn jemand dich für etwas unterstellt, dann stell ihm nicht etwas. Du sollst ihn nicht unterstellen. Das ist schön natürlich, wenn das insgesamt ist. Aber das geht hier darum, Barakallahu fikum, alaikas salam, anzufangen. Wenn du siehst jemanden, sagst ihm alaikas salam, du fängst so an. Das sollte man nicht machen, Barakallahu fikum, weil das ist nicht von den Lebendigen ist. Weil die Kuffar damals, die Mushrikin von Mekka, die haben den Toten gesagt, alaikas salam. Die sagen nicht. Bis heute auf Arabisch, da sagt man, oh, alayhi salam. Was meinen Sie damit? Das Wort ist vorbei. Da sagen wir manchmal, alayhi alf salam. Das Wort ist vorbei. Babu Adab salam. Babu Adab salam. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يسلم الراكب على الماشي والماشي على القاعد والقليل على الكثير وفي رواية للبخاري والصغير على الكبير وعن أبي أمامة صديق ابن عجلان الباهلي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام وروى الترمذي عن أبي أمامة قيل يا رسول الله الرجلان يلتقيان أيهما يبدأ بالسلام قال أولاهما بالله تعالى يعني خيرهما وأقربهما إلى الله سبحانه وتعالى إذن بارك الله فيكم من آداب السلام الراكب يسلم على الماشي الماشي على القاعد القليل على الكثير القليل على الكثير والصغير على الكبير هذا والذي يبدأ بالسلام أولا فهو خير والله تعالى أعلم وأعلم بارك الله فيكم أبو هريرة زيتن ديسكريسنس Und zwar 857 bei euch, Abu Hurairah überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, der Reiter sollte den Fußgänger zuerst grüßen. Der Fußgänger sollte den Sitzenden zuerst grüßen. Und die kleine Gruppe sollte die größere zuerst grüßen. Das ist bei Bukhari Muslim. In einer Version von Bukhari, der Jüngere sollte den Älteren zuerst grüßen. Und das Hadith, das zweite ist, was wir gerade gehabt haben, Abu Umama radhiyallahu anhu überlieferte, der Gesandte Allah s.a.w. sagte, derjenige von den Menschen, der Allah am nächsten steht, ist derjenige, der immer zuerst begrüßt. Bei At-Tirmidhi auch weiter, barakallahu fikum, in einer anderen Version, da hat man gesagt, oh Gesandte Allah, wenn sich zwei Personen treffen, wer sollte zuerst grüßen? Er antwortete, derjenige, der Allah näher steht. Das bedeutet, der Bessere ist derjenige, der anfängt mit Assalam. In diesem Zusammenhang, Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. باب استحباب إعادة السلام على من تكرر لقاه على قرب بأن دخل ثم خرج في الحال أو حال بينهما شجرة ونحوها. عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث المسيء صلاته أنه جاء فصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصل، فرجع فصلى ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم حتى فعل ذلك 3 مرات، أي أعاد السلام 3 مرات. وعنه أي عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. رواه أبو داود. رواه أبو داود. إذن حتى لو فرقت بينهما شجرة وكان يمشيان هكذا والتقيا فيسلمان مرة أخرى، هذه السنة. طبعا بعض الناس اليوم لما تسلم عليه مرة مرتين ثلاثة يقول لك إيه ما سلمنا على بعض خلاص، ليش تعيد؟ في أجر، خذ 10 حسنات، ما بدك 10؟ ففي بعض الناس كان يخرج ويدخل يخرج ويدخل، قال له لما؟ قال حتى أسلم وأخذ حسنات وسلم وأخذ. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. Verlangen den Gruß zu erwidern demjenigen, den man wiederholt trifft. Beispielsweise, nachdem er kurzzeitig den Raum verlassen hatte oder wenn man durch einen Baum oder ähnliches getrennt wurde. Abu Radwallahu Ali überlieferte einen in einem längeren Hadith, in dessen Verlauf von einem das stimmt nicht. Von demjenigen, der das Gebet verrichtet hat, aber falsch verrichtet hat. Es gab einen, der barakallahu fikum das Gebet falsch verrichtet hat, weil er keine Tma'nan gehabt hat im Gebet. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte ihm, kehre zurück. Er kam zum Propheten, er hat den Propheten begrüßt. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam erwiderte und sagte ihm, kehre zurück und bete nochmal, du hast nicht gebetet. Dann hat er nochmal gebetet und er kam zum Propheten und er hat den Propheten begrüßt, der Prophet hat erwidert und er hat ihm gesagt, kehre zurück, du hast nicht gebetet, bete nochmal. Er hat das 3 Mal gemacht und jedes Mal kommt er und er grüßt den Propheten und der Prophet grüßt wieder. Ich meine, wie lange dauert das, bis jemand ein Gebet macht und das neben ihm? Und er hat trotzdem den Gruß erwidert, Barakallahu fikum. 3 Mal. Auch Barakallahu fikum Abu Huraira erzählte, der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn jemand von euch seinen Bruder trifft, soll er ihn grüßen, auch wenn die beiden durch einen Baum, eine Mauer oder einen Felsen voneinander getrennt werden und sie sich dahinter wieder treffen, so sollen sie sich erneut grüßen. Das heißt, du bist zum Beispiel mit einem Bruder zusammen und da kommt etwas dazwischen euch. Einer geht rechts, einer geht links. Und dann danach treffen sie sich wieder. Angenommen, ihr läuft auf der Straße und kommt ein Auto, zum Beispiel es gibt ein Auto. Und da müsst ihr rechts und links fahren, gehen, Entschuldigung. Oder zum Beispiel du bist im Wald und du läufst und da kommt ein Baum. Oder es kommt etwas, oder jemand kommt dazwischen. Dann, wenn ihr euch trifft wieder, dann nochmal Salam alaikum sagen. Dies, Barakallahu fikum, ist wichtig, weil wir Muslime Ajr haben wollen. Weil wir Ajr haben wollen, das wird Lohn haben wollen. Es gibt manche Leute heute, wenn du ihm das machst oder sagst, der sagt dir, ach, gerade haben wir uns doch getroffen, gerade haben wir uns begrüßt. Warum grüßt du nochmal? Weil man Ajr haben will, weil man Lohn haben will. 135. باب استحباب السلام إذا دخل بيته. قال الله تعالى فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، سورة النور. أما الحديث الذي ذكره المؤلف وهو عن أنس قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني إذا دخلت على أهلك فسلم يكن بركة عليك وعلى أهل بيتك. الحديث ضعيف، والله تعالى على أعلم. أي الإنسان إذا دخل بيتا سلم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ذاك إذا إنسان يعني دخل إلى بيت أو كذا فيسلم عليهم، وهذه مسألة بارك الله فيكم مهمة. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. Hadith 866 in Kapitel 135, und zwar verlangen zu grüßen, wenn man sein Zuhause betritt. Natürlich, der Autor hat eine Ayah vom Koran erstmal geholt, das ist die Ayah 24, Surat al-Nur, ja, 61, und zwar Allah subhanahu wa ta'ala sagt sinngemäß übersetzt: Doch wenn ihr ein Haus betretet, dann begrüßt euch gegenseitig mit einem Gruß gleichsam von Allah subhanahu wa ta'ala, voll Segen und Güte. Das heißt, wenn du reinkommst, egal wo, dann sagst du Assalamu alaikum. Auch wenn du allein bist, nach Hause kommst, dann sagst du Assalamu alaikum. Die Überlieferung 866 bei euch ist 861. Barakallahu fikum, diese Überlieferung ist flach. Und zwar Anas erzählte, der Prophet hätte ihm gesagt: Oh mein Sohn, wenn du zu Hause ankommst, dann grüße deine Familie, dann wird das ein Segen für dich sein und für dein Haus und für deine Familie. Ja, diese Überlieferung ist schwach, das ist in Da'if al-Jami' und das ist bei Tirmidhi und das ist schwach. Obwohl allgemein du kannst begrüßen, weil die Ayah klar ist. 136 Babu Salami ala al-Sibyan. عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. أي أنس مر على الصبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فهو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. Begrüßen von Kindern. So Anas kam an einige Kinder vorbei und hat ihnen den Gruß gegeben oder hat sie begrüßt. Salam alaikum. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, pflegte das zu machen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam pflegte es zu machen. Deshalb, wenn man auch Kinder hat oder sieht, da kann man ihnen den Salam geben. Und das barakallahu fikum, das hat natürlich Wirkung. Und zwar, erstmal, du folgst die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Zweitens, du zeigst, dass du bescheiden bist. Welcher Präsident jetzt wird mit Kindern reden oder welcher König? Drittens, du bringst ihnen bei, dass sie bescheiden sind, dass sie guten Charakter haben und dass sie lernen. Viertens, die Kinder, die werden sich mögen, keine Angst vor dir haben. In unserer Zeit ist sehr wichtig. Ja, weil möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren. Ja. باب سلام الرجل على زوجته والمرأة من محارمه وعلى أجنبية وأجنبيات لا يخاف الفتنة بهن وسلامهن بهذا الشرط وعفوا بهن وسلامهن بهذا الشرط. عن سهل بن سعد قال: كانت فينا امرأة، وفي رواية كانت لنا عجوزا، تأخذ من أصول السلق فتطرحه في القدر وتكركر حبات من شعير، فإذا صلينا الجمعة وانصرفنا نسلم عليها فتقدمه إلينا. تكركر أي تطحن. وعن أم هانئ فاخته بنت أبي طالب قالت: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وهو يغتسل وفي ثوب، فسلمت، أي سلمت على النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. وعن أسماء بنت يزيد، هذا مر معنا، مر علينا النبي صلى الله عليه وسلم في نسوة فسلم علينا. في الآخرة مر في المسجد يوم عصبة النساء، من النساء قعود، فألوى بيده، يعني أشار بيده. أما هنا في رواية أبي داود فسلم علينا، أي سلم النبي صلى الله عليه وسلم عليهن، وكما ذكرنا بشرط أمن الفتنة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Begrüßung der Ehefrau durch den Ehemann oder der Frauen, die mit ihm eng verwandt sind. Das wird Maharim. Maharim. So wie fremde Frauen, vorausgesetzt, es ist keine Versuchung zu befürchten und wie es zu begrüßen sind. Das ist vorausgesetzt, es gibt keine Versuchung dabei. Barakallahu fikum, jazakallahu khair. Und zwar Sahel ibn Sa'ad berichtet, es gab bei uns eine Frau. In einer anderen Version heißt es, eine alte Frau, die rote Rüben zu kochen pflegte, wozu sie in den Topf einige Körner Gerste tat. Wenn wir nach Beendigung des Freitagsgebets die Moschee verließen, begrüßten wir sie und sie bot uns immer etwas davon an. Also, sie haben sie begrüßt, sie als alle alte Frau. Es gibt kein Fitma, kein Versuch. Umhane Fakhita bint Abi Talib berichtet, ich kam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam am Tage des Sieges der Befreiung von Mekka, als er gerade die Ganzwaschung vollzog, wobei Fatima ihn mit einem Tuch verdeckte. Ich grüßte ihn. Und dann hat sie weiter erzählt, Barakallahu fikum, das Hadith haben wir schon genommen bei, das kommt auch nochmal. Das ist das Hadith 800. Das ist das gleiche, das Hadith 876. Das geht darum, Barakallahu fikum, diese alte Frau hat man begrüßt. Und natürlich die nächste Überlieferung ist Hadith Asma' bint Yazid 870 bei euch, 865. Asma' sagte, wir waren in der Moschee und der Prophet sallallahu alaihi wasallam, einige Frauen, und der Prophet sallallahu alaihi wasallam kam zu uns und er hat uns begrüßt. Und die, in der anderen Version bei Tirmidhi, der hat gezeigt mit seiner Hand, dass er uns sozusagen begrüßt hat. باب تحريم ابتداءنا الكافر بالسلام وكيفية الرد عليهم واستحباب السلام على أهل مجلس فيهم مسلمون وكفار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود ولا النصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في الطريق أو في طريق فاضطروه إلى أضيقه. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، متفق عليه. وعن أسامة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان واليهود، فسلم عليهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إذن بارك الله فيكم، لا يجوز أن نبدأ الكفار بالسلام. طبعا هناك من فرق بين التحية وبين السلام، فأنت تقول له هلو كيف حالك كذا معلش، أما أن تقول السلام عليكم لا. وأما الاضطرار إلى أضيق الطريق فهذا لا، لأنه اليوم ليس وقته، يعني ما نستطيع نفعله أصلا، يعني إذا أنت ماشي هو ماشي ما تعطي الطريق. ولكن وين؟ أما إذا تأكدت أنه قال لك السلام عليكم فلا بأس أن تسلم عليه، لا بأس أن تسلم عليه وتقول عليكم السلام. وإذا كان المجلس فيه مسلم كفار فلا بأس أن تسلم على الجميع، بارك الله فيك، لا بأس أن تسلم على الجميع، إلا في حالة واحدة، إذا كنت خائف مثلا مريت على نصارى أو على يهود أو على كفار وخفت منهم وهم يعني يسلمون، فتقول السلام عليكم لهم لا بأس. أما أن تبدأ أولا بالسلام فلا. باب استحباب السلام إذا قام عن المجلس وفارق جلساءه أو جليسه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انتهى أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإذا أراد أن يقوم فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. يعني يسلم في الحالتين، لما يدخل المجلس ولما يترك المجلس. والفتح 13. 13. 13. 14. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. Verbot. Verbot. Ein Kafir zu begrüßen. Das wird anzufangen bei begrüßen. Und wie man ihren Gruß erwidert. So wie verlangen eine Versammlung von Muslimen und Nicht-Muslimen zu begrüßen. Abu Huraira radhiyallahu anhu erzählte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, seid nicht die Ersten, die den Juden, den Christen, den Friedengruß entbieten. Und wenn ihr einen von ihnen unterwegs trefft, weicht ihnen nicht aus. Anas erzählte, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, wenn einer der Ahlul Kitab, Juden, Christen, euch grüßt, sollte ihr antworten, wa alaikum. Usama ibn Zayd berichtete, dass der Prophet an einer Versammlung von Muslimen, Kuffar, Götzendienern und Juden vorbeikam. Der Prophet grüßte sie alle. Das heißt, er grüßte. Das heißt, Barakallahu fikum, wir sagen nicht den Kuffar Assalamu alaikum, außer in einem Fall, dass du zum Beispiel in einem arabischen Land bist und die sagen ihm Assalamu alaikum, auch sie. Und du hast Angst vor ihnen, dass sie dich töten oder dass sie dir was Schlechtes tun, dann kannst du Salam alaikum sagen, kein Problem. Aber wenn du diese Angst nicht hast, dann sagst du ihnen nicht, du fängst bei ihnen nicht an mit Assalam alaikum. Aber du kannst sagen Hallo, weil manche Gelehrten sagen, es gibt einen Unterschied zwischen Begrüßen, das wird Salam, und zwischen andere Begrüßungswörter wie Hallo, wie geht's, guten Tag, kein Problem. Wenn du sicher bist, dass sie sagen Assalamu alaikum, dann kannst du sagen, wa alaikum assalam. Weil der Prophet sagte, wenn Ahl al-Kitab euch sagen, wenn sie anfangen mit begrüßen, sagt wa alaikum. Wa alaikum, weil sie damals, was haben sie gemacht? Die Juden, die haben dem Propheten gesagt, assalamu alaik. Assalamu alaik. Was heißt assalamu alaik? Das ist Tod für dich. Überlegt euch, ja, assalamu salamu, assalamu salamu. Das ist schnell. Der Prophet sagte, wa alaikum. Wenn sie meinen Tod, dann Tod. Wenn sie Frieden, dann Frieden. Aber wenn wir sicher sind, dass sie Assalamu alaikum sagen, Frieden mit euch, dann können wir sagen, wa alaikum assalam, kein Problem. Aber nicht wa rahmatullahi wa barakatuh, das nicht. Barakallahu fikum, Usam ibn Uzayn berichtete, dass der Prophet an einer Versammlung von Muslimen, Kuffar, Götzendienern, Juden vorbeikam. Das war gemischt. Der Prophet sagt, Assalamu alaikum. Das ist kein Problem. Wenn jetzt Kuffar dabei sind und sowas und so kommt, man sagt Assalamu alaikum, das ist überhaupt kein Problem. Weil man damit die Muslime erstmal grüßt. Verlangen des Grüßens beim Verlassen einer Versammlung. Abu Hurairah überliefert, dass der Gesandte Allah sagte, wer von euch zu einer Versammlung stößt, soll sie grüßen. Und wenn er sie verlässt, soll er auch sie grüßen. Denn die erste Begrüßung ist nicht besser als die letzte. Also du kommst zu den Leuten, du grüßt und du verlässt die Leute, dann auch grüßt du. Nicht, dass man nur bei kommen, sondern Barakallahu fikum, beides sagst du Assalamu alaikum. Vielleicht wird man sagen, ja, du hast so schnell gemacht heute, was ist los? Ja, weil wir dieses Thema fünfmal schon gehabt haben. Wir haben das bei Tirmidhi gehabt, wir haben das bei Abu Dawud gehabt, wir haben das bei Sunna gehabt von Ibn Abi Asim, wir haben das hier in Riyad Salihin und wir haben das noch in Al-Adab al-Mufrad, wir haben das in 5-6 Mal jetzt wiederholt. Ich meine, das ist auch nicht so schwer in diesem Zusammenhang. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan, möge Allah von mir und von euch annehmen. Der Unterricht hier in der Moschee, subhanakallah, alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.